strage ogni non ci ho voglio parlanti non ci ho voglio parlar Oh, servi poi a brennen. Soll die Empfindung Liebe sein, soll die Empfindung Liebe sein. Ja, ja.

Oh, Primori час, а п'єдня й анні,

lascia stare i santi, guarda il suo mistero, le diverse bellezze insieme confonde. Yeah. concitata scintilla poesia. Sciolgo un inno all'amore. am besten kann, mir bringt es nicht bei, als Schiffer steht in allem. Der Leben des Wunsches in mein. Thank you. Or tu Sibilla, che tutto sai, della mia stella mi parlerai. Canta il tuo giorno, canta il tuo giorno. Oceane separi lasciai di Filippo sfidando il tremendo furore. confuso nel corteo del regio ambasciatore. Sei pa Ich will nicht länger klagen. sie fanden sagen, denn es gibt noch diese Frauen, die uns waren, diese Mauen, reich belohnt ist unser Leben, wenn du meine treu geblieben, treu schönes Wort, der Liebe sicher Horn, ach, der Liebe sicher Wort, lass die Wellen leise rauschen, mischen an den Felsen lauschen, Gondeln gleiten hin und wieder, rings ertönen sanfte Lieder, hell am Dunkel tiefen Wogen, kommt der Scherr der lieb gesogen, leuchte milder rein und lass die Seligkeit. Thank you. Gesang, Gott, ich wissen, mit allem diesen Sinn. Chimergia, ich fühle deine Nähe, ich möchte deinen Atem trinken und beten dir zu Füßen sinken.